Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal. Ich habe selber mal mich gefragt, ich war in Weinberg, bin auf dem obersten Weg lang gegangen. Fühlst du dich bedroht? Nein, nein. Vielleicht kann zweimal im Jahrhundert hier was runterkommen. Und es ist wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Also die letzten Monate waren schon sehr aufreibend und ich sag mal, die Batterien, die wir haben, die sind auch langsam leer. Es kann nicht sein, dass der ganze Weinberg verkommt, die Winzer pleite gehen und die ganze Ernte hängen bleibt. Alle ein paar Jahrzehnte löst sich ein Stein vom Drachenfels und fällt auf den darunter liegenden Weinberg. Nicht wörtlich gefährlich, sagen die Winzer in Rhöndorf. Doch die Behörden kommen mit der Haftungsfrage. Wer ist schuld, wenn etwas passiert? Also erteilten sie den Winzern Betretungsverbot für ihre Weinberge, und zwar zur Zeit der Lese. Damit sind Existenzen vernichtet, aber das ist jenen am Schreibtisch egal. Hauptsache den Paragraphen ist Genüge getan. Ginge es nun nach der Bezirksregierung in Köln, dann wäre es jetzt in den Kellern, wo die Fässer lagern, mucksmäuschenstill. Tatsächlich aber, wenn man mit den Ohren nah an die Weinfässer geht. Ja, das Fass lebt. Dem Gärspund entweicht das CO2-Gas und das stammt von dem Traubensaft der Lage Drachenfels, wo jetzt eigentlich die Trauben am Stock verrotten sollten, nach behördlicher Anordnung. In einem wohl einmaligen Fall haben die Bürger die behördliche Überreglementierung trickreich unterlaufen. Der Aufstand der Winzer am Drachenfels. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneiger. Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär, ja, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein. Ei, wie könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Wie oft schon hab ich am Rheine gedacht, Kinder, wie wäre das schön, wenn überraschend so ganz über Nacht zu mir ein Zauberer käme. Er hielt seinen Zauberstab dann über mich mit Hokus und Pokus und so. Und 1, 2, 3 wär ich ein munterer Fisch und schwimm im Rhein irgendwo. Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär, ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein. Ei, wie könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Bleiben wir noch kurz bei diesen alten Tagen. Am Fuß unseres Schauplatzes, den Weinbergen am Drachenfels, liegt Rhöndorf. Das war in den 50er Jahren ein kleines, verschlafenes Nest, bis der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer sich hier niederließ. Aus einem Radiointerview des Jahres 1962. In Rhöndorf fanden wir in einem Seitental ein Haus, das als Sommerhaus gedient hatte. Seine vielen kleinen Räume brauchten wir für unsere Kinder. Wir waren glücklich, wieder am Rhein zu sein und auch eine gewisse Verbindung mit Köln und den Freunden, die man noch besaß, aufnehmen zu können. Die Einwohner Rhöndorfs waren uns gegenüber sehr freundlich und betrachteten uns ganz als zu ihnen gehörig. Ja, der Aufstand der Winzer in Rhöndorf hat eine Vorgeschichte. Als Adenauer hier zu Hause war, legte er sich an mit dem Dorfbäcker. Das war Herr Profittlich, eine Institution, jedenfalls in Rheindorf. Peter Profittlich plante eine Seilbahn auf den Drachenfels, um den Fremdenverkehr anzukurbeln, von der Talstation hinauf über die Weinberge bis zur Spitze der Burgruine, hoch über dem Rheintal. Adenauer hat das verhindert und beide Männer, der Bundeskanzler und der Bäckermeister, waren Spinnefeind. Fast 70 Jahre später unternehme ich mit dem Enkel, ebenfalls Peter Profittlich, einen Spaziergang durch Rheindorf zum ehemaligen Wohnhaus von Adenauer. Auf dem Weg dorthin lässt der Enkel seinen Zorn freien Lauf. Wie kann eine Behörde Winzern verbieten, ihre Weinberge zu betreten, nur weil alle 30 Jahre ein Stein vom Drachenfels auf ihre Weinberge kullert? Ein klassischer Fall von Überreglementierung und Absicherungswahn. Dann müsste man ja für meiner Meinung nach den Rhein zwischen Rotterdam und Basel sperren, weil jährlich über 80 Personen im Rhein ertrinken. Oder Astbruchgefahr im gesamten Wandergebiet, im Naturschutzgebiet Ziegengebirge mit Hunderttausenden Wanderern. Es passiert nichts. Es stehen Hinweise, Warnhinweise gut. Nur hier am Drachenfels reagieren diese Behörden also total über. Es ist unverhältnismäßig, wie die Kölner Bezirksregierung hier sich verhält. In unserem Rücken der Drachenfels, ja. Abends die Dämmerung hat eingesetzt. Oben am Berg sieht man die Lichter. Und direkt vor uns kommt jetzt ein Häuschen am Ortsrand von Ründorf. Da oben sehen wir ein Häuschen hinter Bäumen, die ihre Blätter bereits verloren haben. Weiße Fassade, schlicht. Ja. Ein bisschen größer als ein normales Wohnhaus. Das ist das Haus, in dem Adenauer wohnte. Ja, Zennigweg 8a, historische Adresse von Konrad Adenauer. Er hat Ründorf geliebt. Ja, kann man wohl sagen. Er hat die größte Zeit seines Lebens in Ründorf verbracht. Ist hier auch dann gestorben, beerdigt worden. Hat sehr viel Kontakt mit den Vereinen gehabt, mit der Kommunalpolitik. Und die Familie ist bis heute Ründorf verbunden. Das ist jetzt die Stätte, an der, Herr Profittlich, an der die Seilbahn, die Ihre Vorfahren geplant hatten, dem Adenauer doch irgendwo vor der Nase vorbeigefahren war. Sie sehen doch den Drachenfels. Ja. Er hätte also da in 800 Meter bis einen Kilometer Entfernung hätte er die ein oder zwei Gondeln hätte er da gesehen. Und weil Ihr Vater, Großvater, weil Ihr Großvater diese Seilbahn wollte und Adenauer die verhindert hat, hat sich Ihr Großvater dann eine Formulierung gegenüber Adenauer einfallen lassen, das Götz von Berlichingen Zitat? Ja, er hat ihm das angeboten, das Götz Zitat. Das war ja damals Bundeskanzler gegen Kleiner Bäckermeister. Das war ja wieder Müller von Sanssouci fast. Das war ja eine Beleidigung, Staatsbeleidigung. Mit welchen Folgen? Folgen, das war damals ein zweijähriger Krach und dann haben, das waren Rheinländer, die haben sich schon wieder, die haben die eben vertragen. Dann. Also Adenauer wollte hier keinen Rummel haben, offenkundig, genau, oder? Genau, mein Großvater wollte den Fremdenverkehr ankurbeln, Adenauer wollte hier seine Ruhe als Pensionär haben, obwohl er da noch dick im Bundeskanzlergeschäft war. Da müssen wir nur eins klarstellen, Ihr Name, Profittlich, das kommt nicht daher, dass in Ihrer Familie der Sinn für Profit dick ausgeprägt ist, sondern es gibt noch eine andere Deutung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, Profide. Profide, ja, für die Treue. Für die Treue dann, obwohl Profit machen ist ja nicht verwerflich. Also jeder muss ja heute sein Geld verdienen. Wir sind auch Arbeitgeber seit fünf Generationen hier im Ort und da muss man auch sein Geld verdienen dann. Und die Winzer hätten fast kein Geld mehr verdient. Das ist das große Problem im Moment. Ja. Wir haben die Winzer, die dürfen, haben Betretungsverbot für die Weinberge, aber wir haben hier zwei Gruppen gebildet, Weinberg-Guerillas. Und alle Achtung vor den Bürgern, die Rückgrat beweisen gegen diese verrückten Behörden. Auf der anderen Seite des Ortes, wo der Drachenfels sich über das Rheintal hebt, mischt sich das Rauschen der Züge und der Autobahn zwischen Köln und Bonn. Den Landschaftseindruck erlebt nur, wer die vielen Stufen nach oben steigt entlang der steilen Felsen, unter denen angeblich wegen Steinschlag Lebensgefahr herrscht. Dazu muss man über die Sperranlagen klettern. Und hier gibt es mehr Verbotsschilder als Tauben, möchte man meinen. Das Betreten des abgesperrten Bereichs ist strengstens verboten. Lebensgefahr Stadt Bad Honnef, die Oberbürgermeisterin. So sind in mehreren Richtungen Wege untersagt. Ich steige jetzt mal da drüber und schwinge mich auf diese Treppe, die steil nach oben führt. Hier vom Fuße des Berges geht es wohl um die 150, vielleicht 200 Meter bis ganz nach oben. Jetzt wird der Blick frei. Ein Felsmassiv, das genauso in alpiner Landschaft stehen könnte, tut sich auf. Schroffe, dunkelgraue Wände gehen fast senkrecht nach oben. Die Burgruine kann man von hier aus nicht mehr sehen. Aber ich komme jetzt schon langsam ein bisschen ins Schnaufen. Ein Güterzug fährt eben vorbei. Jetzt wird langsam auch der Blick frei auf den Rhein, auf den Rolandsbogen auf der anderen Seite des Tals, auf die Stadt Bonn. Kommt immer höher und hier kommt ein weiteres Verbotsschild, das Leute einfach umgeknickt haben. Das heißt, man hat dieses Betretungsverbotsschild nach hinten weggedreht und zur Seite gestemmt. Die Weinberge sind leer, kein Mensch. Eigentlich müsste jetzt die Lese laufen. Ich habe das Gefühl, es wird immer steiler. Bis jetzt jedenfalls kam noch kein Stein nach unten. Es soll lebensgefährlich sein, sich hier aufzuhalten. Ich erreiche die nächste Anhöhe. Alles gesperrt. Sowohl die Wege nach oben als auch die Querwege, die Wanderwege. Und nicht umsonst führen hier Wanderwege durch eine der reizvollsten Landschaften, die das Rheinland zu bieten hat. Die goldenen Dächer vom Ludwig sind grau und der Verkehr dreht die Brücke vor. Da hängen mit einer Körper vom Dom und ich wünsch, ich wär ganz weg fort. Ohne Tränen in der Ring, ohne Tränen in der Ring. Die Straße, die Kümmer und Schreie, jeder ist jeden im Wäsch. Und über der Drache Felsgriffe dann sehen von den viel zu langen Nächt. Ohne Tränen in der Ring, ohne Tränen. Schlepper hüllt wie ne Schacke. Manches Mord hat alles vertraut. Nur der Wink, der ich trink, der schmeckt scharf. Ohne Tränen in der Ring, ohne Tränen, ja, Tränen. Rennt in der Ring, keine Tränen, oh, Tränen in der Ring. In der Mitte der Idylle von Ründorf steht ein steinerner Brunnen mit einem geräumigen Becken, in dem sich Fische tummeln. Füttern verboten steht da in einer Schrift aus längst vergangenen Jahrzehnten. Erlaubtes Fischfutter sei erwerblich in der benachbarten Bäckerei profitlich. Das Quellwasser strömt wie zu den, Zeiten Adenauers. Um diesen Brunnen herum versammelte sich am 29. September dieses Jahres eine Trauergemeinde. Das war der Startschuss einer Aktion gegen die beteiligten Behörden. Genau auf den Tag, tausend Tage zuvor, wurden die Wanderwege wegen angeblichem Steinschlag gesperrt. 15 Wochen zuvor erhielten die Winzer Betretungsverbot für ihre Weinberge. An diesem sonnigen Spätsommertag kleideten sich die Ortsbürger schwarz. Viele Herren trugen Zylinder und viele machten ihrem Zorn Luft. Man hätte schon viel früher auf diese Situation reagieren müssen, denn die ist ja nicht neu. Kennen Sie persönlich Menschen, die hier betroffen sind? Ja, sicher. Ja. Wir haben ja einen Winzer hier im Ort, Weingut Bröhl, das ist einer von den Zweien, die betroffen sind, die hier ihre Flächen haben, direkt unterhalb. Ja. Also wir stehen hier an der Drachenfelsstraße, direkt unterhalb des Drachenfels. Ja. Der Blick fällt jetzt nicht genau auf die Burgruine, man kann sie aber hinter dem Steine ahnen. Ja. Darunter auf der linken Seite befinden sich eben jene Weinberge, wo es beim Winzer um die Wurst geht. Und wir stehen hier auf einem kleinen Platz, wo der Ort Ründorf endet. Und dieser Platz, es ist eine wunderschöne Herbstsonne, liegt über ihm im Zentrum. Ja. Und da stehen lauter schwarz gekleidete Menschen wie zu einer Trauergesellschaft. Ja. Sie haben sich ebenfalls schwarz gekleidet. So ähnlich, weil es kurz vorm Aus steht für diesen Weinbau. Und dann setzt sich der Trauerzug in Bewegung, angeführt von einem hochgewachsenen Mann, der durch den hohen schwarzen Zylinder noch größer erscheint. Jörg-Erich Hasselier ist der Chef des Bürgervereins Ründorf und Speerspitze im Streit gegen die Behörden. Wo hat er den Hut her? Es ist mein Hochzeitszylinder, gesteht er auf Nachfrage. Der Mann trägt ein Megafon in der Hand, obwohl es sich um einen Schweigemarsch handelt. Im Grunde ist es ein Protestmarsch gegen die Bezirksregierung und gegen die Tatsache, dass sich die Behörden mit ihrem Einschreiten 3 Jahrzehnte Zeit ließen, um dann mit dem Holzhammer zu reagieren. Wir als Anwohner haben diese Kritik niemals nachvollziehen können, weil es halt keine Ereignisse gab, die Menschen massiv in Gefahr gebracht haben. Sie meinen die Kritik der Behörden und die Entscheidung der Behörden, haben Sie nicht nachvollziehen können? Nein, lange Zeit nicht nachvollziehen können, aber das ist die, wie heißt das so schön, normative Kraft des Faktischen. So. Hätte es denn Alternativen gegeben? Wenn man in ein anderes Bundesland schaut, nach Rheinland-Pfalz, wo es auch ein Weinbauministerium gibt, auf jeden Fall. Es hätte auch noch eine nächste Variante gegeben, ein Netz am Siegfriedfelsen. Aber ich glaube, das hätte der Naturschutz nicht mitgemacht und auch das Umweltministerium. Wir laufen jetzt langsamen, gemessenen Schrittes, schwarz gekleidete Menschen am Straßenrand. Wir gehen jetzt zu unserem nächsten Ziel, das heißt, der Rest der Gemeinde hinter uns schweigt tatsächlich. Es hat die Atmosphäre eines Trauermarschs und ein Trauermarsch, der jemanden betrauert, der noch nicht gestorben ist, der aber überflüssigerweise sterben könnte. Ich glaube, das trifft so ungefähr. Das ist so. Wir stehen mit einem Bein im Grab, aber wir wollen das als Mahnwache verstanden wissen. Wir mahnen und betrauern Augenmaß, das Gebot des schnellen Handelns, Verhältnismäßigkeit und die Solidarität in der Region. Also wir betrauern, dass es nicht schneller möglich war, hier eine Lösung zu finden. Was wir nicht betrauern wollen, ist den Wein. Ende September, berichtet der Mann mit dem Zylinder, habe die Landesregierung erstmals eingeräumt, dass da eine Behörde mit Kanonen auf Spatzen geschossen habe. Am Mittwoch hatte ich die Gelegenheit, in Düsseldorf zu sein und war dort mit einer Bad-Honnefer Königswinterer Gruppe bei Landesumweltminister Remmel. Ein Satz ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Er sagte, wenn er mit diesem Sachverhalt noch einmal zu tun hätte, dann würde er die Kollegen aus Rheinland-Pfalz um Amtshilfe ersuchen. Das zeigt mir, man hat schon so ein wenig nachgedacht und gemerkt, dass die tektonischen Platten sich hier in der Region verschoben haben. Wir gehen jetzt in einem Moment einen schmalen Weg nach oben. Jetzt tut sich der Blick auf Richtung Drachenfels, die Weinberge darunter. Der Drachenfels selbst, das ist wirklich ein rasantes Massiv. Das geht vielleicht 100 Meter, fast senkrecht nach oben. Das ist ein Steinbruch. Das ist Drachenfels. Aus dem der Kölner Dom gerade? Aus dem der Kölner Dom. Die Rheinländer haben schon gesagt, also wenn das hier nichts wird, dann holen wir uns der Dom wieder zurück. Der ist brüchig. Das ist ein Grafitgestein. Grafit. Ja. Jetzt stehen übrigens auch Fremde und Wanderer. Schaulustiger am Wegesrand, denn diese Prozession, dieser Trauerzug bietet wirklich einen kuriosen Anblick. Man könnte gerade meinen, wir seien im Jahr 1880 oder sowas. Ja, klar. Also viele mit etwas antiquierter Trauerkleidung. Zylinder, eine Fahne wird vorausgetragen und das alles jetzt bereits im Weinberg. Wir erreichen jetzt die Weinlagen, die in Gefahr sind. Das heißt, wo die Winzer nun wirklich Angst haben müssen, dass sie ihren Beruf verlieren. Aber nicht nur hier, sondern wenn wir nachher zum Ziel unserer Demo kommen, da gibt es noch ein ganz großes Weinbaugebiet Richtung Königswinter und da ist der Fels runtergekommen. Nach dieser Seite. Ja, die Bezirksregierung hat ja dann auch die Weinberge gesperrt und somit laufen unsere Winzer Gefahr, dass sie ihre Lese nicht durchführen können und damit ganz große finanzielle Verluste haben. Und so ein Weinberg, der muss bewirtschaftet werden. Also schon seit zig Monaten jetzt, glaube ich, ist der Weinberg gesperrt und die Winzer dürfen nicht rein. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Behörden stur bleiben? Ja, ich glaube, dann werden wir langsam böse. Noch sind wir ja friedlich. Was heißt das, böse? Also, nun ja, wir haben bisher gesagt, wir lassen die Politik raus. Aber dann muss ja nicht. Es waren ja schon einige populäre Politiker, waren ja schon hier, um sich ihren Protesten anzuschließen. Ja, aber sie haben sich politisch rausgehalten. Das war ja auch vor der Bundestagswahl und das fand ich sehr nett. Egal welcher Partei. Song. keeps turning around, even when it seems so upside down. This ain't a simple melody can make you fall in love with me. Maybe crack a smile. Rhöndorf am Rhein, Mitte Oktober. Wo sich die schmale Hauptstraße durch das Gewimmel historischer Fachwerkhäuser windet, liegt das Weingut Bröhl. Es ist das älteste im nördlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands. Wer im Hof steht, zwischen den Traubenpressen und den Mosttanks, dessen Blick fällt auf der rückwärtigen Seite genau auf den Drachenfels. Auf der anderen Seite das Weingut, seit 1742 äußerlich kaum verändert. Karl-Heinz Brühls Vorfahren haben über den Eingang in großen Lettern den Spruch eingelassen: Es ist besser, die Entdeckung einer Flasche als die eines Sterns. Ja, das bezieht sich auf den Hallerschen Komet. Das war 1911. Der ist sehr nah an die Erde rangekommen. In dem Jahr gab es auch einen guten Weinjahrgang und das hat man in Beziehung zueinander gesetzt und darauf ist der Spruch gemünzt. Über 100 Jahre später sollte das zweite Verderben über die Winzer kommen. Den Halleschen Kometen, den haben sie überlebt, die Bürokratie bisher noch nicht. Richtig, die Bezirksregierung hat uns ja dieses Beschäftigungsverbot ausgesprochen, nicht die Stadt. Wäre auch interessant gewesen, was Konrad Adenauer dazu gesagt hätte. Wir können es uns leicht vorstellen. So, nun kommen wir in einen etwas dunkleren Raum, in dem historische Bilder an den Wänden hängen, in dem historische Winzerwerkzeuge zu sehen sind. Ich folge jetzt Herrn Bröhl in einen der Nebenräume. Ich habe das Gefühl, wir tauchen immer weiter in die Vergangenheit ab. Holzgetäfelte Wände, grün gestrichen, historische Lampen davor, eine ebenso alte Wanduhr. Herr Bröhl hat eben ein Buch aufgeschlagen mit vergilbten Seiten und da ist was zu lesen in Süderlin-Schrift. Was ich entziffern kann, es war der 6. Dezember 1947 und daneben ein Konterfei von einem skeptisch dreinblickenden Konrad Adenauer. So, und nun nähern wir uns einer eher dunklen Ecke. Herr Bröhl macht das, knipst das Licht an, das allerdings auch nicht viel mehr als eine Funzel ist. Und jetzt geht es steil nach unten in die Finsternis, wird immer dunkler. So weiße Streifen markieren, gerade noch sichtbar fürs Auge, markieren jeweils die erste und die letzte Stufe, damit man heil hier unten ankommt. Und nun wird es auch ein bisschen heller. Wir erreichen den Gewölbekeller von beachtlichen Ausmaßen mit fast schwarzen Wänden. Und fast könnte man denken, dass es in der Mitte hängt ein Adventskranz. Nein, das sind 5 Kerzen. Kerzen haben ja im Weinkeller eine besondere Bedeutung, die Leben retten kann. Ne? Als Frühwarnsystem oder Indikatoren für die Konzentration von Sauerstoff in der umgebenden Atmosphäre. Und jetzt habe ich hier noch was für Sie, das können Sie vielleicht auch. So, Herr Bröhl nähert sich jetzt einem Rundfunkempfänger. Was hören wir da? Gregorianik. Die schaffen Atmosphäre. Also das Gerät, also schalten Sie, ja. Das schalten Sie wenn gerne ich, ein. Wenn ich meine Gruppen hier unten habe, wissen Sie, die Besuchergruppen, mache ich die Kerzen an vor den Fässern, überall eine Kerze. Und dann spiele ich diese Musik. Die Gäste, sie werden in eine andächtige Stimmung versetzt und werden vorbereitet für den späteren Weingenuss. Richtig ist, dass die Kirche ja über Jahrhunderte den Weinbau gepflegt hat und kultiviert hat. Ja? Denken Sie mal Rheingau, Kloster Eberbach oder auch Würzburg und so weiter. Nicht? Also das muss man hier zugutehalten. Und so ähnlich war es auch hier am Drachenfels. Das Kölner Domkapitel war hier begütert und hat den Weinbau über Jahrhunderte, natürlich, weil die Kirche auch Messwein brauchte und weil im Mittelalter ja auch der Wein eine andere Rolle gespielt hat, also sanitäre Gründe, weil man, das war das einzige Getränk, von dem man nicht krank wurde, weil es Alkohol enthielt, also er hatte eine bakterizide Wirkung, der Alkohol. Ja, so, und jetzt werfe ich nochmal einen Blick an das andere Ende dieses Kellers. Rötliches Licht schimmert hinter gewaltigen Eichenfässern. Man kann förmlich den Barrique hier ein bisschen rausriechen. Und wir haben uns vorhin unterhalten über eine bestimmte Ecke, in der der Konrad Adenauer sich verewigt hat. Ja. Wo finden wir die? Herr Bröhl, geht voran. Also man sieht hier fast nichts. Herr Bröhl kommt jetzt mit einem Feuerzeug. Eine Kerze wird entzündet. Das ist hier hinter einem Rahmen, vergilbtes Papier. Ich kann es nicht lesen. Das ist eine Kopie aus dem Gästebuch, das ich Ihnen eben gezeigt habe, mit dem Datum und mit den Unterschriften. Das Datum nochmal ist der 6.12.47. Franz Josef Strauß, Theodor Heuss, Karl Arnold, Konrad Adenauer. An diesem Tag besuchten Adenauer, Arnold und andere Politiker den Weinkeller vom Weingut Brühl in Rhönow. Sie probierten Rhöndorfer Wein. Die Zeit verging, es wurde ein langer Abend. Das Gespräch kam auch auf Politik. Verbürgt ist, damals fiel bereits eine wichtige Entscheidung. Adenauer sollte Bundeskanzler, Theodor Heuss Bundespräsident werden. Wer hätte das gedacht? Rhöndorfer Wein macht Weltgeschichte. Wer hat das geschrieben? Das habe ich geschrieben, vor langer Zeit. Wir haben ja uns in diesem Keller über eins noch nicht unterhalten. Hier ist ja im Grunde, so schön es auch ist und so geheimnisvoll diese Klänge auch sein mögen, hier ist es ja eigentlich ein Arbeitsplatz. Richtig. Nun sind Teile Ihrer Weinberge von der Behörde gesperrt, das heißt, Sie dürfen die nicht betreten. Was hat das für Folgen für Sie? Ich dachte, es ist aus mit dem Weinbau. Durch dieses Betretungsverbot. Richtig, ja, durch das Betretungsverbot. Und dann habe ich natürlich ein Gefühl bekommen für die Weine, die ich noch im Keller hatte. Die kamen mir dann unheimlich wertvoll vor, weil es ja unsicher war zu dem Zeitpunkt, ob jemals nochmal Wein geerntet werden könnte. Dann kam es mir wertvoll vor. Wie viel Prozent Ihrer Fläche liegen in dieser gesperrten? 47%. Jetzt ist im Moment, alle Tanks sind leer und sind bereit zur Aufnahme des Jahrgang 2013. Und warten jetzt auf das, was weiter passieren wird. Wir stehen eben vor einem Eichenfass, das 2508 Liter Fass, so zumindest ist es überschrieben. Und hier steht ja ein Zitat aus alter Zeit, das jetzt in der Gegenwart wieder neue Bedeutung gewinnen mag. Ja, richtig. Die machte mutig zum Streiten, goss Kraft in den Körper hinein, ja. Der Wein macht mutig zum Streiten? Ja, Streit mit den Behörden vielleicht. Ich könnte hier nochmal eine Kerze anmachen. Dann sehen Sie den Drachenfels mit der Burgruine und die Weinberge. Hier sehen Sie die Felsen, die für diese Situation im Moment verantwortlich sind. Die Felsen, von denen Sie sich aber niemals wirklich bedroht gefühlt haben. Nein, nein. Ich habe selber mal mich gefragt, ich war im Weinberg, bin auf dem obersten Weg langgegangen, habe mich gefragt, fühlst du dich bedroht? Nein, nein. Eine Gefahr, eine sehr geringe Gefahr, mit der ich natürlich schon Jahrzehnte lebe. Karl-Heinz Brühl ist nicht der einzige Winzer, der um seine Existenz bangt. Sein Kollege Bobby Pieper hat einen Weinberg direkt unter dem steil abfallenden Fels und er räumt ein, was da im Januar 2011 auf seinen Weinberg krachte, war kein Pappenstiel. Also das war schon ein recht großer Stein, circa 1 Kubikmeter bis 1,2 Kubikmeter groß. Also der hätte einen erschlagen können? Der hätte einen locker erschlagen können, der hätte auch ein Auto platt machen können. Dementsprechend, es war aber genau in der Woche, als oben auf dem Drachenfelsplateau die Baustelle eingerichtet worden ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwo ein Zusammenhang ist. Aber also da oben ist gebaut worden am Drachenfels? Also die Baustelle eingerichtet worden. Und ich sag mal, immer wenn dann irgendwo Sachenpfähle in die Erde geschlagen werden oder sonst hier ist mit dem Bagger und dann rappelt die Erde. Und ich weiß jetzt nicht, ob da durch die Erschütterung dementsprechend der Stein dann gelockert wurde und dann sein Heil bei uns im Weimar suchte. Wir sind jetzt etwa 2 Kilometer von dieser Stelle entfernt. Wir sitzen ganz friedlich in Ihrem Weingut. Noch kann man draußen sitzen. Und das, was da gelegentlich im Hintergrund rauscht, das sind die Weinblätter, die der Wind packt. Das sind ja windige Tage im Moment. Unter den Weinreben, die an dem gelben Haus nach oben wachsen. Es ist hier eigentlich schon eher eine Freizeitstimmung, wo wir hier sitzen, um den Ernst der Lage nochmal zu ergründen. Ihre Kollegen haben mir gesagt, die haben ja ihre Weinberge direkt neben dem ihrigen. Und die haben mir gesagt, sie fühlten sich eigentlich nie in Gefahr, weil angeblich ist ein Sechser im Lotto wahrscheinlicher, als von einem Stein erschlagen zu werden. Wie ist das für Sie? Ja, wie soll man sagen, meine Frau sagte das heute in der Zeitung zum Beispiel, gestern war ein Sturm, 14 Tote, also ich sag mal, die Gefahr, bei so einem Sturm jetzt hier in Deutschland umzukommen, ist, ich denke mal, prozentual viel, viel höher, als jetzt hier vom Stein erschlagen zu werden. Also die letzten Monate waren schon sehr aufreibend und ich sag mal, die Batterien, die wir haben, die sind auch langsam leer. Und ja, ich sag mal, es zermürbt einen jetzt. Also es ist schon sehr viel, was da oben im Kopf arbeitet und einem das Leben schwer macht. Die Existenzängste, die kommen dann dazu und ja, wie gesagt, also man versucht ja eigentlich irgendwo hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und eigentlich ja, irgendwo immer was Helles am Ende des Tunnels zu sehen. Ne? Drei Argumente hat man uns für den Zorn der Rhöndorfer genannt. Die Bezirksregierung habe alle Alternativen einer Steinschlagsicherung abgelehnt und den Winzern ein vollkommen überzogenes Betretungsverbot auf den Weinbergen erteilt, ihren Ruin billigend in Kauf genommen, Jahrzehnte zuvor überfällige Sicherungsmaßnahmen verschlafen und die Fachkompetenz anderer Behörden ignoriert. Und so ist es zu erklären, dass die braven Rhöndorfer sich zusammengeschlossen haben zu dem, was sie Guerilla-Aktion nannten. Die Idee wurde geboren bei einer Protestkundgebung Ende September. Ein reiferer Herr greift zum Mikrofon, alle sind ganz Ohr. Und das, was er nun verkündet, klingt zunächst ganz harmlos. Eine Aufforderung zu einer Wanderung. Nur wer lauscht, was er zwischen den Zeilen sagt, versteht den Aufruf zu zivilem Ungehorsam. Man sieht die Reben, die da bearbeitet werden wollen, aber nicht dürfen. Arbeitsschutzmaßnahmen. Wir sind ja keine Beschäftigten. Wir sind Interessenten, die sich gerne im Weinberg und deren Umgebung aufhalten. Und da gibt es Leute, die wollen auch gerne wandern. Und für die Leute, die mal gerne wandern wollen und angerufen werden wollen, zu diesem Zeitpunkt, wo man sich am besten trifft zum Wandern, die können hier jetzt ihre Nummer, ihre Telefonnummer hinterlassen. Sie erhalten in den nächsten Tagen, Wochen einen Anruf und eine Bitte, zum Treffpunkt zu kommen, um zu wandern. Außerdem wird mit Sicherheit auch in Zeitung und Facebook darauf hingewiesen, wann gelesen werden würde. Da könnte auch ein schöner Wandertag werden. In diesem Sinne bitte ich Sie hier, für die, die gerne wandern, Handynummer und Name aufzuschreiben. Dankeschön. Und damit begann die Aktion. Die Aufforderung ließen sich die Bürger nicht zweimal erklären. Sie gingen wandern in den Weinbergen, wieder und immer wieder, und sie waren bewaffnet mit Rebscheren. Die Winzer sollten 10.000 Euro Strafe zahlen, wenn sie das Ordnungsamt auf den Weinbergen ertappt. Tatsächlich kamen die Behörden zu Kontrollen vorbei. Doch die Wanderer sind schließlich keine Winzer. Wir haben eine dieser Wanderungen aufgesucht und erlebten um die 30 Spaziergänger, wie sie artig über die Wege laufen, plötzlich im Rudel abzweigen, in die Weinbergszeilen hineingehen, die Scheren zücken, Trauben schneiden. Überall wimmelt es von Eimern, und sobald einer der Eimer voller Trauben ist, schallt die Aufforderung talwärts. Eimer! Spiel den weiter, links oder rechts? Wir müssen hier runter. Wir haben an der ersten Reihe angefangen. Haben Sie 10.000 Euro dabei? Nein, ich habe überhaupt kein Geld dabei. Wenn jetzt jemand vom Ordnungsamt kommt, dann? Was passiert? Ich bin nicht derjenige, der 10.000 Euro bezahlen muss, weil ich bin hier als Rhöndorfer Bürger. Und was man mir vorwerfen könnte, wäre, dass ich gegen ein Betretungsverbot verstoßen hätte. Wir hören hier im Hintergrund, es sind etliche Herrschaften beieinander. Keiner von denen ist, soweit ich das überblicken kann, gelernter Winzer. Es geht darum, dass die Ernte eingeholt wird. Wie ist das jetzt rechtlich, wenn sich Bürger aus dem Ort zusammenschließen und sagen, wir machen die Arbeit der Winzer? Also nach meiner Kenntnis des Arbeitsschutzes geht es um Mitarbeiterschutz, also schutzabhängig Beschäftigte. Und das ist ja heute hier nicht gegeben. Die Menschen, die heute an einem Sonntag, am Erntedanksonntag zusammengekommen sind, die machen das aus Überzeugung zum Schutz der Heimat und des Weinbaus und verstoßen nicht gegen ein Betretungsverbot im eigentlichen Sinne, also weil sie nicht Mitarbeiter sind. Und damit kann man auch einem Winzer, der sowieso von unserer Aktion nichts weiß, nichts vorwerfen. Glauben Sie denn, dass die Bevölkerung dieses Ortes den Behördenapparat unterlaufend die gesamte Lese für die Winzer, die ihre Weinberge nicht betreten können, einfahren kann? Das wäre zu hoffen. Und das ist vor allen Dingen zwingend notwendig, denn sonst hätten wir keine Lese 2013. Und das wäre für die betroffenen Winzer eine Katastrophe. So, jetzt frage ich nochmal einen anderen Helfer, der jetzt auf der anderen Seite dieses Weinstocks durch die Blätter lugt. Wir gucken jetzt mal nach oben und sehen den Drachenfels über uns. Sie gehören zu denen, die keine Angst haben, dass da ein Stein runterkommt, oder? Vielleicht kann zweimal im Jahrhundert hier was runterkommen. Und es ist wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Also nachdem das so unwahrscheinlich ist, spiele ich auch kein Lotto mehr. Wo ist die größere Gefahr? Kommen die von unten oder von oben? Von unten meine ich die Straße, wo ja schon mal das Ordnungsamt stand, um die Leute aufzuschreiben mit der Polizei zusammen. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die heute auch kommen. Das ist die größere Gefahr, ja. Fürchten Sie die? Nein. Warum sind Sie hier? Auf der ersten Demonstration haben wir einfach den Weinberg gesehen und haben gesehen, hier muss was passieren. Und es kann nicht sein, dass der ganze Weinberg verkommt, die Winzer pleite gehen und die ganze Ernte hängen bleibt. Der Weinanbau ist 1000 Jahre alt hier und das gehört hier zur Kultur dazu, der Wein. Was machen Sie in eigenem, im normalen Beruf, im normalen Alltag? Ich bin Gärtner. Da sind Sie ja ganz nah dran. Das stimmt. Irgendwann fängt an, dieser klebrige Saft so in die Arme zu laufen. Ne? Ja. Das ist Arbeit, die einen auch glücklich und zufrieden macht. Also das Gefühl, was geleistet zu haben, mit dem Ausblick bei dem Wetter und zu wissen, man bringt einen kleinen Beitrag, dass die Lese 2013 ins Fass kommen kann. Wir gucken nochmal, wie man da jetzt im Einzelnen vorgeht. Sie haben eben die Schere in der Hand. Die Trauben werden abgeschnitten und dann, wenn man genauer hinsieht und zusieht, sieht man, wie die Mitarbeiter so die Faulen rausnehmen. Man ist wie so ein Ameisenhaufen, so eine Einheit, Reihe für Reihe, ganz konzentriert, gutes Lesegut, das, was hängen bleiben soll, und ist also bei seiner Schere, bei seinem Eimer und vor allen Dingen bei den Trauben. Sie hatten ja kürzlich Besuch. Das heißt, es spricht sich herum im Land, in der näheren Region, wer wann illegal auf den Weinberg geht. Sie hatten bereits Besuch von Polizei, von Behörden, wie war das? Vom Amt für Arbeitsschutz, das Regierungspräsidium war hier. Was ist da passiert? Man wollte Personalien aufnehmen und natürlich auch auf das Betretungsverbot hinweisen. Hat man die Personalien aufgenommen? Nein. Warum nicht? Weil derjenige, der angehalten worden ist, möglicherweise glaubhaft versichert hat, dass er sich nur über den Reifegrad der Trauben informieren wollte. Es war eine Anordnung, hier zu erscheinen. Ich meine, eine Anordnung von wem? Muss vom Regierungspräsidium gekommen sein. Also vom Dezernat, Regierungspräsidium Köln, Dezernat für Arbeitsschutz. Egal was passiert, Sie ziehen es durch. Wir ziehen das durch. Ganz klar. Wie wäre es denn, wenn Sie mithelfen? Die Frage eines Rhöndorfers lässt auch dem Reporter keine andere Wahl. Ich lege das Mikrofon weg und greife etwas unsicher zu einer Rebschere. Und was, wenn ich mir in die Finger schneide? Sie haben doch noch 9 andere, sagt mein Nachbar. Nach einiger Zeit ziehen die Muskeln in den Armen, der süße Rebsaft läuft über die Hände, irgendwann kleben auch die Arme. Eimer um Eimer voller Trauben wandern ins Tal, wo ein Traktor mit der Ladefläche steht. Die Bürger von Rhöndorf haben es schließlich geschafft. Nach mehreren Wochen so deklarierter Weinbergswanderungen ist die gesamte Ernte eingefahren. Erst jetzt berichten die Medien über die Aktion Heinzelmännchen, weil man vorher die Behörden nicht auf den Plan rufen wollte. Kurz danach ein Besuch beim Winzer Karl-Heinz Bröhl, der 3 Wochen vorher noch sein letztes Stündlein schlagen sah. Auf seinem Hof sind scheinbar die Heinzelmännchen aktiv. Zwei Herren schleppen Kisten mit Trauben aus einem Kombi. Die Traubenpresse läuft auf Hochtouren. Professor Kurt Rösler und Michael Geudebrück, beide sind Hobbywinzer und mit im Boot bei der Aktion Heinzelmännchen der Rhöndorfer Bürger. Ja, das sind die Heinzelmännchen eben, die Heinzelmännchen von Rhöndorf. Naja, die von Köln haben sich hier ins Siebengebirge verzogen. Kleine Hobbyweinberg, nur ein paar hundert Weinstöcke nur. Das gerade das Letzte, was noch geblieben ist von dem großflächigen Weinanbaugebiet, dieses Gebiet hier um den Drachenfels, so ein bisschen südlich bis Unkel, bis so Ahr etwa, und ein bisschen nördlicher herauf in der Sieg, das war früher das Weinanbaugebiet, wo Matthias von Claudius, der Rheinwein, das war kaum der Rheingau und auch der Mittelrhein, Bacharach vielleicht noch ein bisschen mit und so, das war hier. Und das ist alles, fast alles weg. Von 500 Hektar sind vielleicht noch 30 übrig geblieben. Und darum geht es jetzt hier auch. Wir alten Eingesessenen, wir kämpfen darum. Wir sind selber, wir beide hier, Herr Geutelbrück und ich, sind selber Hobbywinzer, Kleinwinzer. Nicht? Also, dass Sie darum kämpfen, das sieht man ja auch an der Tatsache, dass hier mittlerweile in den Kanistern und in den Behältnissen, die um uns herum stehen, der Most gepresst liegt, der, ginge es nach den Behörden, jetzt an den Rebstöcken verfaulen würde. Ja, genau das. Da werden wir immer gegen kämpfen. Man liebt schließlich seinen Weinstock. Man wirklich den Weinstock. Man hat ein Gefühl, man hat die ganze Zeit bearbeitet, geht immer wieder drumherum. Und der soll dann eben auch durch die Kehle rennen. Das will er ja. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. The spurs that jingle too, the song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Die Winzer haben schließlich gewonnen. So gut wie. Hinter den Kulissen gab es wochenlang Verhandlungen mit den Behörden. Die Landesregierung sprach zwischen den Zeilen ihr Bedauern aus. Ein neuer Kompromiss ist jetzt fast in trockenen Tüchern. Es wird einen Steinschlagzaun geben. Die Finanzierung ist nahezu gesichert. Der Winzer Bobby Pieper muss wegen der neuen Sicherungsanlagen auf einen Teil seiner besten Lagen im Weinberg verzichten. Die Nerven liegen noch immer blank. Und die betroffenen Winzer fragen, warum man eine solche Lösung nicht schon viel früher gefunden hat. Jörg-Erich Hasselier am gestrigen Freitag zum aktuellen Stand der Dinge. Wer will dem Mann seine Euphorie verdenken? Eine absolute Genugtuung darüber, dass es uns gelungen ist, als Bürgerinnen und Bürger beieinander zu stehen, zu zeigen, was Tatkraft bewirken kann, den Bürokraten, wie ich leider sagen muss, auch hier ein Stück weit die Stirn zu bieten und Aktivitäten zu entfalten für die Sicherung der Lese 2013. Das haben wir geschafft. Menschen aus Rhöndorf, aus Königswinter, teilweise darüber hinaus. Aber in diese aktuelle Euphorie mischt sich natürlich auch weiterhin diese große Sorge um die Zukunft des Weinbaus. Was wird 2014, wenn die Finanzierung dieses als notwendig angesehenen, aber sicherlich hier bei uns vor Ort absolut ungeliebten Steinschlagschutzzauns nicht gestemmt wird? Die Winzer haben ja schon sehr viel geopfert. Der Herr Pieper, seine besten Lagen, das, was unterhalb des Siegfriedfelsens ist, dort, wo er seine Selektion lesen kann, also sozusagen sein Premium-Produkt. Und nun geht es darum, sicherzustellen, dass alle Akteure in der Region und außerhalb der Region auch ihre Gelder zur Verfügung stellen. 5 haben gesagt, wir machen mit. 1/6 steht noch aus. Und jetzt kommt es geradezu zu so einer Art Showdown. Am kommenden Dienstag, am 5. November, ist dort eine Mitgliederversammlung und dann gilt's. Was wird der VVS für einen Beitrag erbringen? Da sind wir voller Sorge und wir hoffen, dass wir, ich sag mal, in diesem modernen Heimatfilm irgendwo in der 85. Minute sind. Ein Teil Erfolg, den haben wir mit der Lese 2013 verbucht. Die große Frage, die noch ansteht, was wird mit der Finanzierung des Zauns? Und wir hoffen, dass wir am Dienstagabend schlauer sind. Wir bangen noch, aber wir sind guter Hoffnung, dass es ein glückliches Ende gibt. Und daran arbeiten wir weiterhin. Und Karl-Heinz Brühl, der vor wenigen Tagen noch um seine Existenz fürchtete, kann es nicht so recht fassen. Seine cleveren Rhöndorfer haben ihn aus dem ganzen Schlamassel befreit, ohne dass er der Bezirksregierung Köln eine Angriffsfläche bieten musste. Ich bin jetzt froh und erleichtert, dass wir alles unter Dach und Fach haben. Gestern sind wir fertig geworden bei schönstem Wetter. Und jetzt kann man mal durchatmen und aufatmen. Und was bedeutet das denn für die Dorfgemeinschaft hier, was da passiert ist? Also die Dorfgemeinschaft ist dadurch zusammengewachsen und steht hinter den Winzern. Und ich habe nicht geahnt, dass den Rhöndorfern der Wein doch so viel wert ist und der Weinbau ihnen so viel am Herzen liegt. Und was sind das für Gefühle jetzt gegenüber der Bezirksregierung? Das ist ein abwartendes Gefühl. Die Kuh ist ja nicht vom Eis. Ja. Das Thema ist ganz. Ja, wir haben jetzt nur die Ernte eingebracht. Was wird mit dem Weinbau am Drachenfels überhaupt und in Zukunft? Das muss ja jetzt die Sicherungsmaßnahmen, das muss ja kommen jetzt. Ne? Aber Sie sind zumindest sicher, dass etwas kommt, was Sie nicht in den Ruin treiben wird. Die Finanzierung stand ja schon mal und was die Bezirksregierung angeht, jetzt kommt sogar sowas wie Dankbarkeit auf, dass die Bezirksregierung hier nicht sozusagen nach den Buchstaben des Gesetzes aufgetaucht ist. Ja? Sie hätten auch anders gekonnt. Ich vermute mal, dass Sie einen Wink bekommen haben. Irgendwie hat man sogar dankbare Gefühle der Bezirksregierung gegenüber, dass sie nicht hier aufgetaucht sind. Ja? Jetzt stimmt der Spruch wieder, ne? Über Ihrem Eingang. Wir stehen ja gerade unter dem Eingangstor. Wir hatten den Spruch zu Eingang der Sendung schon mal erwähnt. Es ist besser die Entdeckung einer Flasche als die eines Sterns. Das bekommt jetzt ja wieder eine andere Bedeutung. Ja. Der Halleische Komet. Dieses Jahr haben wir auch einen Kometen. Die Flaschen von der Bezirksregierung. Die Kuh ist vom Eis. Die tiefe Erleichterung. Falls Ihr Weinkeller noch Platz bietet für einen Tropfen vom Drachenfels, der Jahrgang 2013 steht nicht nur für eine prima Lage am Rhein, auch für den Sieg einer kleinen Weinbaugemeinde gegen behördliche Überreglementierung. Wir dürfen sicher sein, der Rhöndorfer Fuchs Konrad Adenauer hätte seine helle Freude gehabt. Der Aufstand der Winzer am Drachenfels. Sie hörten das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Gieneiger. Nach uns Klassik, Pop etc. heute mit dem Entertainer und Regisseur Thomas Hermanns. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see is the my victory.